Du sprachst von Alternativen, die man in der Agitation als Kommunist, wie auch immer, als Linker im Hinterkopf haben muss. Also lohnt es sich denn überhaupt, irgendwie Widerstand zu leisten? Weil wir müssen ja einen Plan haben, falls, ob Revolution, Transformation, lassen wir mal dahingestellt, aber wir müssen ja einen anderen Plan haben. Das heißt, am besten, wir haben natürlich eine Planwirtschaft und nicht eine Marktwirtschaft. Würde ich schon so sagen. Würde ich schon sagen. Ja, nur kommt das altbekannte Argument, sagen ja, die Planwirtschaft hat ja nicht funktioniert. Da kann man über die Fehler im Realsozialismus sprechen, über die du jetzt auch geredet hast. Aber man kann es ja auch ganz einfach sagen, man kann das sagen, in meiner Kritik der Marktwirtschaft mit der unsichtbaren Hand Adam Smith, das steckt da schon drin, die Alternative. Da kann ich doch sagen, wir haben jetzt das Chaos. Geplant wird in jedem Betrieb. Jede Bank weiß, wo jeder Cent von ihr, von an, in Anführungsstrichen, ihrem Geld überhaupt ist. Fahrpläne funktionieren meistens. Es geht. Planung geht. Nur im Kapitalismus in Konkurrenz. Warum soll Planung denn nicht in Kooperation möglich sein, wenn es nicht um Gewinn geht in der Produktion, sondern es werden Bedürfnisse festgestellt? Mein Gott, jeder Wasserwirtschaftler weiß, wie viel Wasser er wann aufdrehen muss. Der sitzt da vorm Fernseher bei WM-Spiel und guckt, wann wirklich Pause ist. Dann dreht er die Hähne auf. Er sagt, ja, das ist das Bedürfnis. Also gegen das Argument jetzt mal, ja, das wird von oben dann angeordnet, was ihr für Bedürfnisse habt, ist ja auch sehr beliebt. Also ich meine nur, ich will nur kurz aus, bin gleich zu Ende. Ich halte es für keinen Zufall, dass Marx dass sein Hauptwerk hieß Das Kapital. Das ist eine Kapitalkritik. Und wer das verstanden hat, der kommt von selber auf Alternativen. Da muss man ihm nicht mehr ein Konzept vorliefern oder wir haben darüber nachgedacht, ja, wie geht sozialistische Wirtschaft? Da, aus der richtigen Kritik am Kapital kommst du dahin automatisch. Naja, an einem Punkt würde ich dir zustimmen. Ich habe so ein bisschen, wie soll ich sagen, mich weht so ein bisschen der Geist des Gegenstandpunkts an. Aber das musst du den Leuten, glaube ich, erklären, die wissen das nicht, was du damit meinst. Ist eine Zeitung, aber das ist dann vielleicht ein abseitiges Thema. Nun haben ja Lenin und Konsorten durchaus das Kapital gelesen. Nun kann man natürlich sagen, okay, die haben es falsch verstanden. Aber das scheint mir zumindest ein empirisches Indiz dafür zu sein, dass die Frage, was denn die richtige Konsequenz daraus ist, dann im Detail dann durchaus noch umstritten ist. Also von daher kommt man, glaube ich, in die Diskussionsprozesse nicht rum. Ich würde dir recht geben, dass. Und also ich würde auch sagen, man kann es meiner Ansicht nach schlecht alleine lesen. Ich weiß, vielleicht bin ich immer zu doof, aber man würde immer sagen, das sollte man in einer Arbeitsgruppe lesen. Dass die drei Bände des Kapitals, insbesondere der erste und der dritte Band, zu den wenigen Büchern gehört haben, die wirklich ein Aha-Erlebnis bei mir ausgelöst haben. Von daher kann ich das nur empfehlen. Aber was dabei rauskommt, ist erstmal vor allen Dingen das Elend des Kapitalismus. Und ich glaube auch, dass Planung möglich ist. Also da würde ich ja sagen, hatte ich eigentlich auch gesagt, ist sogar der Geistesismus überlegt. Wir haben ja geplant, das hat ja auch sozusagen, das haben die auch eine Zeit lang hingekriegt. Die Frage ist halt, naja, solche Gegensätze von ich will eine emanzipative Entwicklung, komme aber unter Umständen auf verbindliche Verantwortlichkeiten und verbindliche Verantwortlichkeiten nicht drumherum. Und wie gewichte ich das? Da gibt mir die. Denn ich meine, also so eine kapitalistische Planung, wie weiß ich, was die Deutsche Bank sie macht, die funktioniert ja mit dem Vorstand und so weiter. Da gibt mir die Lektüre des Kapitals vielleicht eine. Also außer allen Kenntnissen, die da drin stecken, auch noch eine moralische Blickrichtung. Aber nicht zwingend eine Lösung. Also, wie ist das Verhältnis von Basisgliederung und zentraler oder meinetwegen auch mehrerer dezentraler Planungsbehörden? Da würde ich sagen, nee, das kann ich nicht ableiten. Und nicht eine Diskussion mit einem alten Genossen lenke, der dann, ja, der auch zum Gegenstandpunkt gegangen ist. Wir haben uns schon über die richtige Wertformanalyse im ersten Band des Kapitals zerstritten und er war der Meinung, mit jemandem, der eine andere, also es ist, ich rede davon, den ersten vier Kapiteln, und wer eine andere Interpretation dieser paar Seiten hat, mit dem können wir nicht Politik machen. Insofern weiß ich auch nicht, ob sozusagen die Hoffnung, man käme da konsensual auf eine richtige Lesart des Kapitals, ob die jetzt politisch praktisch so beitragend ist. Aber abgesehen davon, also in den politisch wichtigen Fragen gebe ich dir ja recht, erstens, Planung ist möglich und zweitens, die kapitalistische Planung finde ich da eigentlich auch ganz interessant. Ich habe es ein bisschen spöttisch gesagt, aber war nicht böse gemeint. Naja, die Deutsche Bank, die macht das eben ja auch mit Anordnungen. Da gibt es halt einen Chef und der unterweist seine Leute. Das ist kein kollektiver Prozess und das sollte ja in der Planwirtschaft irgendwie anders sein. Aber was ich auch falsch finde, ist das Aufmalen eines Modells, wie Planung ganz anders sein soll als Kapitalismus. Und dann sozusagen die Aufstellung eines Forderungenkatalogs. So, man muss natürlich dafür sorgen, dass keine entfremdete Arbeit mehr geleistet wird. Man muss unmittelbar dafür sorgen, dass die Leute im Trikont genauso ausgestattet sind mit Konsumgütern wie wir hier, andererseits aber auch nicht, weil dann der Klimawandel noch schneller vor sich geht. Man muss, Produkte, die irgendwie der Menschheit in meiner Person negativ entgegenstehen. Manche Leute zählen Spielekonsolen dazu, andere sagen, nee, die braucht man erst recht, um überhaupt Mensch werden zu können. Auch das wäre eine politisch umstrittene Frage. Das heißt, also gegenüber solchen Fragen bin ich äußerst skeptisch. Nee, ich kann sagen, ich halte für Quatsch. Sondern ich würde sagen, man sollte erstmal die Ansprüche an eine Planwirtschaft runterdampfen und sagen, wir können über kommunistische Zielvorstellungen reden, die sind dann relativ abstrakt. Aber erstmal fände ich, wäre es schon eine Leistung, die kapitalistischen Austauschbeziehungen in einem allerersten Schritt beizubehalten, mit dem entscheidenden Unterschied, dass Privateigentum an Produktionsmitteln nicht mehr besteht. Und allein diese Änderung hätte weitreichende Konsequenzen. Hätte nämlich die Konsequenzen, dass Leute in den Produktionsstätten, auch, und das geht natürlich auch für Mieter und so weiter, keine Angst mehr hätten vor Repressionen, ökonomischen Repressionen, die ihnen letztlich ans Leben gehen. Und auf der Grundlage könnte man dann diskutieren, was kann man jetzt an den Austauschbeziehungen umstellen. Das Umstellen ist immer das Schwierige, weil wenn ich heute eine Fabrik habe und weiß, ja gut, im laufenden Betrieb brauche ich genau so und so viele Tonnen Öl, so und so viele Tonnen Gummi, so und so und so. Das ist ja noch relativ easy. Problem wird es ja dann, wenn ich ein neues Verfahren einrichten will und neue Produktionsmittel brauche und für die neuen Produktionsmittel aber auch wieder neue Produktionsmittel, die ich entweder schon hergestellt haben muss oder die ich aus anderen Sachen abziehen muss, das wird ja kompliziert. Das heißt, erstmal zu sagen, man behält das bei und auf der Grundlage dessen, dass aber nach dem, was ich jetzt erstmal als revolutionären Akt definiere, keiner mehr Angst haben muss, diskutiere ich dann, so was muss jetzt oder was kann jetzt unmittelbar umgestellt werden, um die aller himmelschreiendsten Schweinigkeiten des kapitalistischen Systems aufzugeben. Und ich würde da so rum sozusagen sehr vom Gegenwärtigen herkommt, würde ich da rangehen und nicht so sehr, dass ich sozusagen immer mehr Ansprüche an ein Modell von Kommunismus definieren würde, auf die man sich vorher einigen müsse. Und wenn das dann sozusagen alle abgestimmt haben, dann kann ich an die gemeinsam umsetzen. So, also da kann man nur sagen, das wird so nicht funktionieren.